Der Kreiskandidium des Bezirkes Südhanghae in der DVRK wird zu einer internationalen Musterkronzone entwickelt. Der Kreis an Meeresküste hat günstige Bedingungen als eine grüne Zone. Im Wassergebiet an der Küste sind viele Ressourcen von Fisch- und Seepflanzen wie Seegurke und Jakobsmuschel. Hier ist reich an natürlichen Energien wie Windenergie, Solarenergie und Energie der Meeresgezeiten. Möglich ist auch die Zucht von Meerestieren und Seepflanzen. Bei Landwirtschaft verfügt der Kreis schon über befriedigende Bedingungen für die Verbesserung von Ökotop durch die organische Ackerbaumethode und für die Einführung des ringförmigen Zirkulationsproduktionssystems, was eine kontinuierliche Entwicklung der Agrarproduktion garantiert. Unter staatlicher Anteilnahme wurde jüngst ein Projekt für die Entwicklung des ganzen Gebietes des Kreises Kangyong in eine internationale Mustergrünzone entworfen, die der Realität Koreas und der weltweiten Entwicklungstendenz entspricht. Nach dem Plan werden im Kreis modernes Industrierevier für die Herstellung und Realisierung der grünen Waren und die modernen Infrastrukturanlagen und das Wohnviertel, Küstengebiet, Waldgebiet, multifunktionelles Tourismusgebiet und weitere errichtet. Forciert werden auch die Entwerfung der Pläne der Zweigen und die Schaffung eines günstigen Milieus für die Investition.